Unterwegs merkte er irgendwie, dass ihm jemand folgte, aber er war darüber nicht erstaunt. Er hatte es schon geahnt, dass es so kommen werde. Als er sich auf dem Heumarkt zum zweiten Mal bis zur Erde verneigt hatte, nach links, hatte er 50 Schritte entfernt Sonja erblickt. Sie verbarg sich vor ihm hinter einer der hölzernen Buden, die auf dem Markt standen. Also hatte sie ihn auf seinem ganzen Leidensweg begleitet. Raskolnikow fühlte und begriff in diesem Augenblick ein für allemal, dass Sonja von jetzt ab ewig bei ihm sein und bis an das Ende der Welt mit ihm gehen werde, wohin auch immer das Schicksal ihn verschlüge. Sein Herz krampfte sich zusammen, aber da war er schon an dem verhängnisvollen Ort angelangt. Ziemlich gefasst trat er in den Hof. Er musste in den dritten Stock. »Noch eine Weile, bis ich oben bin«, dachte er. Überhaupt schien es ihm, als wäre es noch weit bis zu dem entscheidenden Augenblick, als hätte er noch viel Zeit und könne über vieles noch nachdenken. Wieder derselbe Schmutz, dieselben Eierschalen auf der Wendeltreppe, wieder waren die Türen zu den Wohnungen weit offen, wieder dieselben Küchen, aus denen Dunst und Gestank herausdrang. Raskolnikow war seit damals nicht mehr hier gewesen. Er spürte seine Beine kaum, sie knickten ein, aber sie bewegten sich weiter. Er blieb einen Augenblick stehen, um Atem zu holen, um sich in Ordnung zu bringen, um als Mensch einzutreten. Aber wozu? Wofür? Dachte er plötzlich, als er sich seines Tuns bewusst wurde. Wenn man schon diesen Kelch leeren muss, ist da nicht alles gleichgültig? Je hässlicher, umso besser. In seiner Vorstellung tauchte in diesem Moment die Gestalt von Ilja Petrowitsch auf, den die Regimentskameraden den Leutnant Pulver genannt hatten. Soll ich tatsächlich zu ihm gehen? Kann ich nicht zu einem anderen, nicht zu Nikodim Fomitsch? Oder sofort umkehren und zu Porfiri in seine Wohnung gehen? Wenigstens würde dann alles einen mehr privaten Anstrich. Nein, nein, zu Leutnant Pulver, zu Pulver. Wenn ich den Kelch schon leeren soll, dann in einem Zug. Am ganzen Körper eiskalt und kaum bei klarem Verstand öffnete er die Tür zum Polizeibüro. Diesmal waren sehr wenig Leute da, nur ein Hausmeister und noch ein einfacher Mann. Der Wächter schaute nicht einmal aus seinem Verschlag heraus. Raskolnikow ging weiter in das nächste Zimmer. »Vielleicht lässt es sich doch noch vermeiden«, fuhr es ihm durch den Kopf. In diesem Zimmer begann gerade irgendein Schreiber in Zivilkleidung, etwas auf seinem Pult zu schreiben. In einer Ecke setzte sich noch ein anderer Schreiber hin.